Hadith Nummer 75. Ibn Abbas sagte: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, umarmte mich und sprach: O Allah, lehre ihn das Buch.